1 Live Rocker. Mit Paul van Dyk. We'll be right back. 1 live. Rocker und Freunde mit Paul van Dyk. We'll be right back. und Freunde mit Paul van Dijk. Paul van Dijk.